Kinostarts werden normalerweise Monate im Voraus geplant und manchmal entscheiden sie doch perfekt terminiert. Gerade kommt es in der arabischen Welt zu Aufständen, Revolutionen und Unruhen und passend dazu kommt jetzt der Dokumentarfilm The Green Wave in die Kinos, der von der Grünen Bewegung 2009 im Iran erzählt. Wenn man die Bilder des Films jetzt sieht, liest man sie durch die aktuellen Ereignisse, Anke Lewicke, doch nochmal anders? Ja, das würde ich sagen. Vor allen Dingen sieht man einfach die ganzen Nachrichtenbilder nochmal anders. Also Ali Samadi Ahadi, der ja schon lange in Deutschland lebte mit seinen Eltern, als er 6 Jahre alt war, nach Deutschland gekommen ist, hält nochmal die Chronologie der Ereignisse der Grünen Revolution fest. Also von den ersten Kundgebungen dann zu den ganz großen Aufmärschen im Stadion, wo Mousavi seine Reden gehalten hat, bis zur Niederschlagung dieser grünen Bewegung. Und gerade wenn man die Anfangsbilder sieht, dann bekommt man mit, dass da gar keine Wut nur am Spiel ist, sondern einfach eine unheimlich positive Energie, eine Hoffnung, dass sich endlich was ändern kann. Und so habe ich jetzt auch viel die Bilder aus Ägypten und auch aus Libyen gesehen. Und wenn man dann jetzt diesen Film weiter anschaut, The Green Wave, wie die Revolution niedergeschlagen wurde, dann bekommt man mit, dass da auch eine unheimliche staatliche Gewalt an der Macht war, dass das Ganze die Niederschlagung auch ein System hatte, dass die gewusst hatten, dass da was passiert ist. Und wenn man sieht, wie sozusagen der Staat auf seine eigene Bevölkerung losgeht und dann dazu die aktuellen Bilder aus Libyen, dann ist auf einmal klar, was dort unten in den ganzen arabischen Ländern und im Iran los ist. Wie konnte denn dieser Film überhaupt entstehen, wenn man bedenkt, dass höchstwahrscheinlich es keine offizielle Drehgenehmigung gegeben hat? Ja, das ist interessant. Und zwar hat sich der Regisseur hier eher als ein Sammler auch betätigt. Er hat unheimlich viele Handyaufnahmen gesammelt. Natürlich auch Aufnahmen, die heimlich gedreht worden sind. Und so kleine Fotoapparate, da kann man ja auch kleine Filmchen mitmachen. Und dann hat er eben ganz viele Berichte aus den Blogs genommen, Twitter-Meldungen, Mails, die dann im Off vorgelesen werden. Und was ich ganz gut finde, immer mehr, wenn es um die Folter geht, wenn es darum geht, wie die Leute einfach zusammengefercht ins Gefängnis gesteckt worden sind, überfüllt und alles. Dafür gibt es natürlich keine Bilder und heute macht man ja gerne diese Nachstellung, aber was er macht, er benutzt dafür sehr realistische Animationsszenen. Also er überführt das wieder in eine eigene Kunstform. Dadurch gibt es einen Verfremdungseffekt, aber man bekommt vielleicht wirklich eine Ahnung als Zuschauer davon, was da alles passiert ist. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Gleichzeitig kommen iranische Intellektuelle noch zu Wort. Und man muss sich diesen Film auch vorstellen. Das ist schon ein kämpferisches Pamphlet. Also er will, es wird immer wieder gesagt, mit diesem Film wird festgehalten, was das iranische Regime seiner Bevölkerung angetan hat. Und irgendwann wird auch das Regime dafür nochmal in Rechenschaft gezogen werden. Aber gleichzeitig geht es eben auch immer wieder gegen den Westen. Also es kommt zum Beispiel Shirin Ebadi zu Wort und die sagt, alle, die jetzt weiter mit dem Iran Geschäfte machen, müssen sich diese Bilder eben einfach nochmal anschauen, wie Neda erschlagen worden ist. Also sozusagen auch wir als Zuschauer werden immer wieder in Verantwortung gezogen. The Green Wave. Und nun ein ganz und gar anderer Film, wenngleich in gewisser Weise auch ein dokumentarischer Film, der bei der Berlinale gefeiert wurde. Außer Konkurrenz lief der Tanzfilm Pina von Wim Wenders in 3D gedreht. Ist das eine Hommage eines Künstlers an eine andere Künstlerin? Ja, das kann man sagen. Und es ist ja ein ganz langes Wunschprojekt von Wim Wenders gewesen. Er will das seit 20 Jahren machen, aber er wusste nie, wie er das technisch umsetzen kann. Also wie er auf der Leinwand Pina Bausch die Bühne eröffnen kann. Und dann hat er eben vor 2 Jahren in Cannes einen 3D-Konzertfilm von U2 gesehen. Und da wusste er, es ist soweit. Und da muss man vielleicht sagen, Wim Wenders ist ja ein ganz schöner Technikfreak schon immer gewesen. Jemand, der immer auf neue Technologien gesetzt hat. Also 1980 hat er ja den Dokumentarfilm über den Regisseur Nicholas Ray gedreht. Damals kam gerade die Videotechnik auf. Nicholas Ray lag im Sterben. Und diese Bilder von ihm, die letzten, die haben eben durch das Videobild schon so eine Vergänglichkeit. Und jetzt eben diese 3D-Aufnahmen. Also ich kann nur sagen, Wim Wenders hat einfach gewartet, bis die Technik seiner Kunst reif ist, dass er diese Hommage wirklich machen kann. Aber in gewisser Weise hat er zu lange gewartet. Denn Pina Bausch ist kurz nach dem Beginn der Dreharbeiten gestorben. Ja, aber es ist trotzdem ein unheimlich schöner Film geworden, weil einfach ihre ganzen Tänzer und Tänzerinnen zu Wort kommen. Und häufig heißt es ja, wenn man so den Blick hinter die Kulissen wirft, dann gibt es so eine Entzauberung. Aber hier in dem Fall habe ich das Gefühl, dass der Zauber eigentlich noch viel größer ist, weil man spürt so, wenn die Tänzer und Tänzerinnen reden, dass Pina Bausch nie Regieanweisungen groß gegeben hat, sondern dass sie einfach gucken konnte, dass das immer so ihre Blicke waren. Und dass eine Frau erzählt, sie hat eigentlich nur einen Satz während 20 Jahren zu mir gesagt, warum hast du so Angst zu mir? Und auf einmal konnte sie nach diesem Satz so richtig befreit tanzen. Und was man auch durch diese ganzen Beobachtungen und Statements mitbekommt, ist einfach, dass das eine Frau war, die wirklich die Sprache des Körpers kannte und dann auch wusste, umzusetzen. Und wenn das dann mit den Tänzern noch durch Wuppertal geht, die in der Schwebebahn tanzen, in der Innenstadt und so, das ist einfach unheimlich schön und in 3D hat man das Gefühl, einfach mit dabei zu sein. Ein aufrüttelnder Film, The Green Wave, und ein verzaubernder. Pina, für Fazit gesehen von Anke Lewicke und nur noch der Blick in die Zeitungsfeuilletons von morgen, geworfen von Gregor Sander.